Durch das neue Gesetz kann die Steuer-ID als übergreifendes Ordnungsmerkmal von der gesamten Verwaltung genutzt werden. Dafür soll das Bundeszentralamt für Steuern in Zukunft zu jeder Person die sogenannten Basisdaten speichern. Das sind neben der Identifikationsnummer auch Vor- und Familiennamen, frühere Namen, Tag und Ort der Geburt, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, gegenwärtige Anschrift und Tag des Ein- und Auszugs. Als Schnittstelle zwischen dem Bundeszentralamt für Steuern und den registerführenden Behörden wird das bisherige Bundesverwaltungsamt zur Registermodernisierungsbehörde umgebaut. Modernisierte Register bedeuten, dass nicht jede Behörde alle Informationen speichert und damit viele Informationen an vielen Orten liegen und niemand mehr den Überblick hat. Wenn Elvira Schmidt etwa ein Gewerbe anmelden will, für das sie einen Meisterbrief benötigt, kann während der Anmeldung bereits im Hintergrund abgefragt werden, ob sie einen solchen Nachweis schon einmal bei einer anderen Behörde vorgelegt hat. Die Sachbearbeiterin, der Sachbearbeiter, muss das Dokument selbst gar nicht sehen. Seine Software fragt entsprechende Register an, ob der Nachweis über einen Meisterbrief auf irgendeinem Verwaltungsserver vorliegt. Ein Ja oder Nein reicht und die Sache ist gegebenenfalls in wenigen Sekunden erledigt. Dieses Prinzip wird Once Only genannt, nur einmal Prinzip. Es sieht vor, dass Menschen im idealen Fall bestimmte Daten und Nachweise nur noch ein einziges Mal vorlegen und nicht bei jedem Behördengang aufs Neue aus Schubladen kramen müssen. Die Verknüpfung von Registern und persönlichen Daten mit einer lebenslangen und eindeutigen Identifikationsnummer bereitet vielen Datenschützern, vielen Datenschützerinnen Unbehagen. Die Steuer-ID weckt Assoziationen zur Personenkennzahl, die die DDR benutzte, um Menschen bei Verwaltungsakten eindeutig adressieren, aber auch leichter durch die Stasi überwachen zu können. Diese Bedenken sind nicht völlig aus der Luft gegriffen. Die Verknüpfung persönlicher Daten durch Behörden ist keine Lappalie. Denn historisch ist es eher die Regel, dass einmal prall gefüllte Datentöpfe von allen möglichen Stellen angezapft werden, etwa von Geheimdiensten, die schwer zu kontrollieren sind. Auf der anderen Seite muss ein Staat, der seine Verwaltung digitalisiert und Dienste effizient anbieten will, seine BürgerInnen in Datenbanken eindeutig identifizieren und die notwendigen Daten zusammensuchen können. Technisch ist es zudem schon lange möglich, aus wenigen Daten das individuelle Profil einer Person zu erstellen. Das wird auch getan, nur meist im Verborgenen und ohne dass Menschen das erfahren, geschweige denn Kontrolle darüber haben. Das Hauptproblem ist, dass BürgerInnen durch die Verknüpfung und mögliche Zuordnung ihrer Daten nicht mehr überblicken können, wer was genau von ihnen erfährt. Das greift in das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung ein. Die Digitalisierung des Staats ist hier jedoch nicht nur Ursache des Problems, sondern kann auch Teil der Lösung sein. Denn das Bundesverfassungsgericht hat das damals neue Datenschutzgrundrecht in seiner Leitentscheidung aus dem Dezember 1983, der Volkszählungsentscheidung, aus gutem Grund eben nicht Grundrecht auf Datenschutz genannt, sondern den Menschen ein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung zugeschrieben. Es geht also nicht um Vermeidung von Datenverarbeitung um jeden Preis, sondern darum, dass die Menschen wissen sollen, wer, was, wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß. Und um diese Autonomie zu sichern, muss man nicht immerzu verhindern, dass eine Behörde Daten an eine andere Behörde übermittelt oder eine Behörde Daten vom Server einer anderen Behörde abruft. Autonomie bedeutet zwar heute noch, dass Menschen im Regelfall selbst nach ihren Daten gefragt werden müssen. DatenschützerInnen nennen das den Grundsatz der Direkterhebung. Aber die Selbstbestimmung lässt sich ebenso gut wahren, indem eine Behörde die betroffene Person fragt, ob sie sich von einer anderen Behörde einen bereits existierenden Datensatz holen darf. Wie wäre es, wenn ich bei solchen Anfragen eine Push-Nachricht auf mein Smartphone bekomme und Daten per Klick freigeben bzw. blockieren kann? Das ist im Zweifel sowohl für die Behörde als auch für die Menschen einfacher, als dasselbe Formular ein x-tes Mal auszufüllen und einzulesen. Und selbst in Fällen, in denen eine Behörde ausnahmsweise nicht fragen kann, beispielsweise bei strafrechtlichen Ermittlungen, lässt sich die informationelle Selbstbestimmung noch im Nachhinein schützen.